Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drummer Nr. 96. Hallo Thomas. Bonjour, Amateur. Ja, Thomas randaliert direkt zu Hause immer ein bisschen wieder. Wieder abwaschen wie immer. Jawohl. Okay. Da freuen sich die Nachbarn unten. So laut ist es dann noch nicht mit dem Abwaschen. Nee, du schmeißt den Abwasch doch dann immer nach unten. Das ja, hatten wir doch mal klargestellt. Ja, Nein, heute möchten wir als Main Event Fatal 4-Way tippen und haben dann noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Ja, Wrestling. Ja, wir haben noch ein paar andere Sachen zu besprechen, zum Beispiel Dropkick Drama Nr. 100 und diverse andere Dinge, auf die ich heute gestoßen bin, oder. Ja. Und wir beginnen gleich mal mit etwas, was mir beim Gucken von, ich glaube, Raw war es, aufgefallen ist. Da ist mir auch was aufgefallen. Ja, hat nicht direkt mit der Sendung zu tun. Du darfst gleich auch noch deine Meinung dazu abgeben. Aber ich meine etwas anderes. Und zwar wird da ja immer eingeblendet, immer gesagt, download your favorite WWE mobile ringtone at m.wwe.com und so weiter und so fort. Ja. Dachte ich, gehst du da mal drauf, dann musst du da so ein Land auswählen. und musst du erstmal Geld bezahlen. Ja, ich habe mir die ja nicht runtergeladen. Sehr gut. Und dann wirst du auf eine Seite vom DSF weitergeleitet mit SmackDown Wrestling Wallpapers. Also ich bin auf Wallpapers gegangen. Und dann gibst du diesen Namen mit den Wallpapers. Das ist ganz interessant. Ich möchte jetzt mal die Namen vorlesen, von denen man sich hier Wallpapers runterladen kann. Batista. Ja, der ist ja hochaktuell. Kalito. Ja, der ist auch nicht mehr dabei. Chavo. Der ist noch dabei, du. Ja, Chris Masters. Der ist ja bei der letzten SmackDown gerestet. Ich lese die Namen immer genau so vor, wie sie hier stehen. Also hier steht nur Chavo. Chris Masters. Ja, der ist auch noch dabei. Jetzt kommt's. Der hat gegen Chavo verloren. Das war ja das beste Match der Woche. Jetzt kommt's. Chris Benoit. Nee, ne? Ja. Oh je, das ist unser Mann. Hast du den Rauch runtergelassen? Ja, direkt, du. Obwohl eine Weile nicht aktualisiert war. Ist ja interessant hier, du. Chris Jericho. Ja, der ist ja noch dabei. Edge. Okay. Edge. Ja? Eugene. Ja, der ist doch. Der wrestelt ja jetzt auch in der Independent-Szene und da wrestelt er auch als Eugene. Schreibt das aber dann nicht E-U-G-E-N-E, sondern U. Also hat das quasi U minus. Das spricht man dann auch Eugene aus, aber dann hat er keine rechtlichen Probleme mit WWE. Ne, bei den WWE-Wallpapers hat es auf jeden Fall nichts mehr zu suchen. Finlay? Finlay ist ja schwer aktiv bei SmackDown. Den sieht man ja alle 3 Monate in irgendeiner unbedeutenden Battle Royale. Ja. Funaki? Der ist, glaube ich, den haben sie gekündigt, oder? Den haben sie gekündigt. Funaki? Man hat das ehrlich gesagt die letzten 10 Jahre nicht gemerkt, ob er angestellt war oder nicht. Ne, immer nur, wenn man bei den Hausshows war. Ja. Great Khali? Ja, Great Khali ist gut. Gregory Helms. Der ist jetzt demnächst wahrscheinlich bei TNA. Dann können sie das ja drauflassen. kann man auch gleich direkt auf der WWE-Seite die TNA-Wallpaper runterladen. Ja, das passt. Und hier steht dann jetzt Hogan. Es steht nur Hogan. Es steht nicht Hulk Hogan. Es ist Hulk Hogan, aber es steht nur Hogan. Ist ja auch gut. Hornswoggle. Was ist denn das für eine Seite? Das ist super, du. Ich habe mir da schon Spaß rausgemacht. Ja, Hornswoggle, Iron Sheik. Der hat aber, glaube ich, tatsächlich einen Legend-Vertrag bei WWE. Ist möglich. Doch, ich glaube wohl. Jake the Snake Roberts. Nee, also der ist in der Independent-Szene abgetaucht und da sind die Leute, die ihn buchen, ja immer froh. Wenn er während der Matches, das ist ihm ja wohl tatsächlich immer passiert, das musst du dir mal vorstellen, der hatte mal so ein Match und dann hat ihn jemand so in diesen Headlock genommen und dann soll er da, der ist ja mal unter Drogen, dann soll er da während des Headlocks eingeschlafen sein. Das ist ja auch blöd, ne? Schade, dass es das nicht irgendwie auf DVD zu kaufen gibt, aber egal. Ja. JBL. JBL, ja, der ist ja schon lange dabei. Ja. Jimmy Snuka. Der hat einen letzten. John Cena, ich weiß nicht genau, wer das ist, also an das John ist ein E angehängt, ich weiß nicht, wir kennen ihn nicht, aber John Cena. Johnny Cena, kennst du nicht Johnny Cena? Das ist der Sohn von John Cena? John Cena. Ist das der Sohn von John Cena? Genau. und Jimmy. Ja. John Morrison? Ja, der ist ja noch dabei. Junker Doc? Junkyard Doc? Selbst wenn er einen letzten Vertrag hat, da der tot ist, wird das schwierig. Ja. Kane? Ja, der ist, da gibt es nachher zum Fatal 4-Way ja was zu den Gerüchten zu sagen. Ja. Mit oder ist das Wallpaper, sind auch Bilder dabei? Ja, wenn ich da draufklicke, warum? Ist das bei Kane mit oder ohne Maske? Warte. Das könnte ja bei dem bisher, könnte das ja noch mit Maske sein. Es gibt hier einmal Slideshows, da sind Bilder mit und ohne Maske. Sehr schön. Und dann gibt es hier einmal Voice-Tones und dann gibt es hier nochmal Wallpaper. Da ist ein vernünftiges Bild und dann also so Symbole und sowas. Schon sehr interessant. Ja. Warte. Ist das jetzt eine DSF-Seite oder ist das eine WWE-Seite? Das ist eine DSF-Seite, auf die kommst du weiter, wenn du auf die WWE-Wallpaper-Seite gehst. An WWE schreiben, was ist denn eigentlich los, Kollegen? Das liegt wahrscheinlich an DSF. Ja, wahrscheinlich. Kendrick, es ist wohl The Brian Kendrick gemeint. Ich werde mal auf das Bild gehen, ob ich da richtig liege. Ja. Ja, das ist ja gut. Da kann man, wie gesagt, das finde ich schön, dass man auf einer Seite sowohl WWE als auch TNA runterladen kann. Ja, ist doch schön. Für 1,99 den Wallpaper, also es ist ein Schnäppchenpreis. Und wahrscheinlich, da musst du aufpassen, wahrscheinlich muss man dann gleich noch kriegt man dann irgendwie einen Vertrag runtergeschoben. So wie bei den Klingeltönen, wo man dann irgendwie so ein Monatsabo hat und dann die ganze Zeit sich dumm und dusselig verhält. Ja, vor allem sind das also Bilder, die als ob sie die direkt vom Fernseher abfotografiert hätten, direkt aus dem Geschehen. Also da kriegst du bessere, wenn du bei Google guckst, kriegst du da bessere. Coco Beware. Ja, der ist letztens Vertrag, ne? Weil der Hall of Fame ist sicher. Ja. Ist okay. Mhm. Kurt Engel. Also da würde ich auch vermuten, dass ganz, ganz viele kaufen. Ja, Kurt Engel ist ja auch noch hochaktuell. Der hatte ja bei TNA Slammiversary wohl das beste Match, obwohl das auch das einzige Match war, was ich bisher so wirklich vernünftig gesehen habe. Mark Henry. Mark Henry, der schnellste Läufer der Welt. Da kommen wir beim Raw Review dazu. Matt Hardy. Ist auch noch dabei, ja. Michael Hayes. Der ist ja noch SmackDown Writer. Das passt schon. Der hat auch einen Legends-Vertrag, denke ich. Ich weiß noch nicht, wer sich von dem Wallpaper runterlädt, aber egal. Mr. Kennedy. Ja, das Problem ist, Mr. Kennedy ist ja jetzt, wie heißt er denn jetzt? Mr. Anderson. Mr. Kennedy gibt es ja gar nicht mehr. Nö. Müssen Sie mal den Namen ändern. Mr. Perfect. Ja, der hat auch wahrscheinlich, ich meine, der ist ja tot, aber der hat ja auch, ja, dadurch, dass er Hall of Famer ist, sicherlich dann, weiß ich nicht, zählt er irgendwie mit zu diesen Legends-Geschichten. Das passt schon. MVP? Ja. Nikolai Volkov? Legends-Vertrag? Mhm. Paul London? Wie viel kommen da noch? So lange müssen wir zum Ende kommen. Ja, wir schaffen das schon noch. Paul London? Ist in der Independent-Szene und ziemlich außer Form. Der hat ein bisschen an Gewicht zugelegt. Rey Mysterio? Ja, der gewinnt eventuell heute den Titel. Ric Flair? Naja. Jetzt wieder ein Match bei TNA gegen Jay Lethal. Soll im letzten Impact, habe ich nicht gesehen, aber bei der letzten Impact soll das Segment zwischen ihm und Jay Lethal sehr, sehr gut gewesen sein, aber das Match wird natürlich schlecht werden. Thomas hat keinen Impact geguckt, das finde ich sehr gut. Roddy Piper. Ja, du, ich bin ganz weggekommen von TNA. Das lag natürlich jetzt an meiner Dienstreise diese Woche, aber ich habe weder Impact gesehen, noch habe ich Slammiversary zu Ende geguckt und ich auch nicht. Hab im Moment so auch den Verdacht, dass ich mir das wahrscheinlich gar nicht mal angucke. Viel gut. Und wenn das schon bei jemand, der sonst, sag ich mal, so ein starker Fan ist und soweit alles verfolgt, soweit kommt, dann würde ich fast vermuten, dass der Brian Alvarez da recht hat und das TNA vielleicht dann im nächsten Jahr tatsächlich irgendwie auch eingestellt wird. Ja, das glaube ich fast gar nicht, wobei es recht schrecklich ist. Roddy Piper. Ja. Sergeant Slaughter. Ja, hat glaube ich auch noch. Weiß ich gar nicht, ob der noch seinen letzten Vertrag hat. The Godfather. Ich weiß gar nicht, was der jetzt eigentlich macht. Ob der noch in den Independents ist. Der hat ja, das ist ja Too Cold Scorpio, ne, als Godfather. Der hat ja, glaube ich, sogar mal eine Zeit in Deutschland gewohnt. Hat er nicht irgendwie eine deutsche Frau oder so? Und hat dann auch viel Independents gewrestelt. Aber der hat natürlich so einen sehr athletischen Industrie mit viel Moonsaults und so weiter. Das ist dann im Alter wird das natürlich schwieriger, weil da die Knochen natürlich stärker leiden als beim normalen Stil. The Rock? Der ist ja, glaube ich, gar nicht mehr in der WWE. Der macht ja mehr so Filme. Habe ich gehört. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Undertaker? Der Undertaker, also das ist ja jetzt bei SmackDown rausgekommen. Es gab ja gar keinen Undertaker. Der Undertaker hat sich ja jahrelang nur verkleidet. Das ist ja aber Luke Gallows? Ja, ja. Stone Cold? Ja. Triple H? Wann kommt denn der mal wieder? Hoffentlich nie. Na? DX? Neulich gab es irgendwo ein Gerücht, dass Triple H in Wirklichkeit derjenige ist, der schuld daran ist, dass Bryan Danielson gekündigt worden wäre. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Hat auch nur eine Webseite berichtet, ich vermute, das war, dass die sich einfach was ausgedacht haben. Fake. DX, Jeff Hardy? Ja. Wladimir Kozlov? Ja. Wladimir Kozlov. Ja, von dem würde ich meinen Wallpaper holen. Ja. Randy Orton. Ich muss immer zum Ende kommen. Ja, Randy Orton. Dann gibt es hier einen Dolph Ziggler. Weiß ich nicht, einen Ziggler kenne ich nicht. Ziggler wäre gut. IEG, weiß ich nicht. Und das ist ja eine deutsche Webseite, die haben den deutschen Namen genommen. Ja. Und Charlie Haas. Ja, der ist jetzt ja auch bei den Independents. Oh, ich sehe gerade, hier gibt es auch noch Divas Wallpaper. Muss ich mal ganz rüber gucken, ob hier auch noch irgendwelche Fehler sind. Alle vor. Oh, hier gibt's Charmelle, aber es gibt auf jeden Fall die Bella Twins schon. Maria gibt's noch. Naja, ist okay. Ja, dann hätten wir das einmal durch. Das dazu ganz interessant. Den, Wochenrückblick anfangen, würde ich sagen. Nee, Wochenrückblick machen wir heute nicht aus zeitlichen Gründen. Wir können, Thomas, wir müssten zumindest mal die wichtigsten Ereignisse, weil ich glaube, das spielt bei den Fatal 4-Way-Tipps eine Rolle. Ja, dafür haben wir ja dich, Thomas. Sag kurz was. Also wir müssten zumindest mal von Raw sagen, was mit der NXT-Invasion weiter passiert. Ja, sag du doch mal deine Meinung dazu. Ich habe ja mein Wrestlings Weekly veröffentlicht. Also meine Meinung kann nachgelesen werden. Also, habe ich noch gar nicht gelesen. Ich dachte, jetzt noch gar nicht geguckt. Also, man muss dann zu diesem NXT-Engel sagen, also ich erzähle mal nichts über die Matches bei Raw, nur von dem Engel, oder willst du das erzählen, was am Anfang passiert ist? Nee, mach du mal alles. Oh Gott. Also am Anfang kamen die ganzen NXT-Leute da, die nennen sie jetzt die NXT 7 in den Ring, ohne Bryan Danielson. Und dann hat Wade Barrett ziemlich gutes Promo gehalten und die wurden aufgefordert, sich zu entschuldigen. Keiner von denen hat sich entschuldigt. Der Einzige, der Reue gezeigt hat, wäre Daniel Bryan gewesen. Deshalb wäre er jetzt auch nicht mehr da. So haben die quasi die Kündigung erklärt, ohne zu sagen, dass das eine Kündigung ist. Und dann gab es irgendwie eine Konfrontation mit Bret Hart und dann kam Bret Hart raus und Wade Barrett hat gesagt, sie fordern irgendwie, die Rookies fordern ganz tolle Verträge, alle, nicht nur Wade Barrett, mit irgendwelchen Luxusklauseln und erste Klasse Flügen und so weiter und so fort. Dann hat Bret Hart gesagt, ich lasse mich auch von euch nicht unter Druck setzen, ihr kriegt das alles gar nicht und außerdem, Wade Barrett, kannst du das mit deinem Title Shot beim Pay-Per-View vergessen, du bist nämlich hiermit gefeuert. Und dann kam irgendwie Pause und dann war das Segment zu Ende und dann kam irgendwie ein ganz normales Match und erst, wie war denn das, wann war denn das andere Segment, das war glaube ich in der Mitte. Am Ende. In der Mitte der Show kam dann irgendwie John Cena im Ring und hat die NXT-Leute herausgefordert, hat gesagt, ich werde euch auch nicht irgendwie anzeigen. Kommt mal ruhig raus, damit wir hier mal direkt zur Konfrontation kommen können. Und dann kamen die NXT-Rookies auch alle raus, wollten den John Cena wieder einkreisen und fertig machen. Und dann kam die Elite der WWE zur Unterstützung. Die Elite, Santino Marella. Als erstes kam Jerry Lawler. Der sah auch am besten aus. Dann kam Santino Marella und Mark Henry. Und wer war noch dabei? William Regal. Also das war ein bisschen komisch. Da wurden die Rookies, die ja angeblich so kräftig sind, von diesen ganzen bis noch tiefer, also nicht so gut stehenden Wrestlern, in die Flucht gejagt. Und das Schönste war eigentlich... Am besten wäre, wenn Michael Cole noch mitgekommen wäre. Nee, das Schönste an der Szene, wie es war, war eigentlich, die NXT 7 sind dann weggerannt und die WWE-Wrestler sind hinterhergerannt. Und dann haben sie Mark Henry gezeigt, wie der so ganz langsam, der kann ja nur nicht schnell rennen, wie der so ganz langsam versucht hat, da hinterher, denen hinterher zu rennen. Das Interessante ist ja, die NXT-Leute sind vor den WWE-Leuten gerannt und trotzdem kam von hinten noch ein NXT-Mensch, der Mark Henry dann noch überholt hat. Und ich dachte auch, das ist ja komisch, die sind doch alle als Erste weggelaufen, warum kam denn der jetzt von hinten? Und der Brian Alvarez hat jetzt eine Erklärung gefunden. Weißt du, woran das lag? Nein. Der eine von NXT, der ist so schnell gelaufen und Mark Henry so langsam, dass der NXT-Mensch quasi einmal den Erstball umrundet hat und Mark Henry dann noch einmal überholt hat in der nächsten Runde. Okay. So sieht's aus. Ne? Ja, von mir aus. Das muss wohl so gewesen sein. So, das war das. Dann waren diese ganzen NXT-Leute weg und da dachte man, na, das ist ja auch komisch, ist dieser Engel schon wieder vorbei. Haben sie sich vielleicht gedacht, jetzt wo Bryan Danielson als der beste Wrestler aus dem Team weg ist, bringt das eh alles nichts mehr. Die anderen können wir nicht gegen John Cena kämpfen lassen. Dann führen wir das wieder zu Ende. War aber nicht so. Ganz am Ende von Raw kamen dann nochmal die NXT-Leute und haben irgendwie Bret Hart entführt oder ich weiß es nicht, jedenfalls da hinten in dieses Parkhaus geschleppt und dann in eine Limousine reingezogen und dann ist diese Limousine, so eine richtig lange Stretch-Limousine, wurde die gegen etliche Wagen, die da rumstanden. Der ist brutal bei Bret Hart, in der Kabine hat es wahrscheinlich leicht gerüttelt. Also, das ist super. Ja, die werden das so gefilmt haben, dass er eingestiegen ist, dann ist er wieder ausgestiegen, dann haben sie diese Fahrerei gemacht und dann haben sie ihn wieder reingesetzt. Ach, theoretisch hätte er nicht mal aussteigen müssen, weil das bisschen, es hätte wahrscheinlich in deiner Kabine jetzt wahrscheinlich leicht gerüttelt. Ja, aber das weiß ich nicht. Er hat ja mindestens mal diese Kopf-Nacken-Probleme. Da machen wahrscheinlich selbst so solche Stöße dann noch was aus. Aber das, wie gesagt, das ist ja so ein gefilmtes Segment gewesen. Das war ja kein Live-Segment. Und dann haben sie am Ende Bret Hart mehrfach haben sie ihn rausgezogen und am Ende haben sie ihn einmal rausgezogen und ihm gesagt, wir erwarten eine Antwort bis zum Sonntag. Das heißt, heute, das ist wohl dann die Ankündigung, dass heute beim Fatal 4-Way Pay-Per-View irgendetwas mit dieser NXT-Storyline dann doch passiert. Vielleicht ist es ja so, dass Wade Barrett doch für Randy Orton als Verletzter in den Fatal 4-Way kommt und den Titel von Cena gewinnt. Man weiß. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was da alles so passieren könnte. Ja. Und für die Kurzzusammenfassung bei SmackDown muss man sagen, dass dieses Kane-Segment, dass Kane wieder auf Rache aus ist gegen irgendjemanden, den er noch nicht kennt, der seinen Undertaker, seinen Bruder da irgendwie in einen vegetativen Zustand geprügelt hat. Das ist super, immer dieser vegetative Zustand, das ist super. Ja, also quasi im Koma wahrscheinlich, ne? Ja. Sowas in der Richtung wird es wahrscheinlich sein, obwohl Koma trauen sie sich nicht zu sagen. Das ist alles ein bisschen komisch, aber das ist interessanterweise fast eher die Hauptstoryline als der im Moment als sozusagen der Kampf um den Titel, was ein bisschen eigentümlich ist, was eigentlich nicht gut für den Titel ist. Aber ich muss sagen, der Aufbau bei SmackDown zu dem Fatal 4-Way fand ich sehr gut, also ich freue mich. Ja, es gibt noch Gerüchte, dass im Fatal 4-Way, also Gerüchte gibt es auf alle Fälle, dass Jack Swagger seinen Titel verliert, das ist wohl schon so gut wie klar, es sei denn, das hoffe ich eigentlich nicht. Es sei denn dadurch, dass diese Gerüchte jetzt so um sich greifen, dann macht ja WWE manchmal genau das andere, dass sie nur wegen dieser Gerüchte Jack Swagger den Titel verteidigen lassen. Aber es gibt auch noch ein ganz anderes komisches Gerücht, nämlich, dass eventuell Kane es irgendwie schafft, in dieses Fatal 4-Way reinzukommen und dann den Titel gewinnt. Tja. Was natürlich Sinn machen würde, wenn das weiterhin die Hauptstoryline bei SmackDown ist, dass er dann irgendwie auch der Champion ist. Aber wie er dann reinkommt, das müsste dann im Prinzip, dass er, ist ja schon öfter bei Elimination Chamber passiert, ein bewusstlos schlägt und dann für den da reinkommt. Ja. Alles ein bisschen mysteriös. Also das war bei SmackDown. Aber bei SmackDown hat mir noch sehr gut gefallen, das Segment zwischen Teddy Long und Drew McIntyre. bisher immer Drew McIntyre wird jetzt verjobbt, aber mit dem Segment muss ich sagen, nee, vielleicht wird er doch wieder gepusht. Das gefiel mir sehr gut. Drew McIntyre gefiel mir sowieso die ganze Zeit sehr gut. Verloren hat, der ist jetzt weg vom Fenster, aber das war ein sehr, sehr gutes Segment. Erklär mal, was da passiert ist. Nee, kannst du machen. Nee, mach ich jetzt nicht. Ich muss jetzt hier mich da mal konzentrieren. Dann verweise ich auf meinen Blog. Wie, auf welchen Blog? Wrestlingblog.wordpress.com, wo der Wrestlings Weekly drin ist, mit ausführlicher Dingens. Bericht erstellt. Häuserblog. Was denn eigentlich mit Drew McIntyre passiert? Kannst du dich schon nicht mal dran erinnern, ne? Doch, das habe ich heute ja noch geguckt. Heute, ja? Hm? Heute hast du das jetzt geguckt? Heute, ja. Hast du denn auch die UFC Ultimate Fighter Finale geguckt? Thomas, ich gucke kein UFC. Da war auch der deutsche Dennis Siever in einem Kampf. Und es war eine Show. Die Ultimate Fighter Finale sind ja nicht so lang wie normale Pay-Per-View. Die war sehr unterhaltsam. Fast durchweg gute bis sehr gute Kämpfe. Und unter anderem zwischen Matt Hamill und dem Keith Jardine. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Und der neue Ultimate Fighter, der hat das auch ziemlich gut gemacht. Der das Finale gewonnen hat. Okay, wir sollten jetzt nochmal schnell zu Dropkick Drama Nummer 100 kommen. Die liegt ja in naher Zukunft. Ja, man weiß es nicht. Ne? Ja, wir sollen uns mal Gedanken drüber machen, was wir da vorhaben. Ich hatte da schon so ein paar Ideen. Wollte ich ein Lied singen, habe ich gehört. Nein, Lied singen wollte ich natürlich nie. Das habe ich nie gesagt. Nein, wir wollen natürlich Lied singen. Kommen wir zu den Sachen, die wir planen. Je nachdem, was dann gerade ist, idealerweise natürlich irgendwie Pay-Per-View-technisch tippen wir was oder reviewen was. WrestleMania. Das wäre ideal, aber das ist wohl eher unwahrscheinlich. Wir können ja vor WrestleMania ganz viele 99A, 99B, 99C-Shows machen. Ich glaube, das lassen wir aus. Ich denke, beim nächsten Pay-Per-View sind wir dann soweit oder so ungefähr. Okay, das ist dann mehr so TNA-Booking, oder? Es ist nicht schön. Ja, vielleicht ist die 100. Sendung ja eine Sendung zum Ende von TNA. Vielleicht, es gibt ja immer noch die große Überraschung. Das würde mich freuen. Die Dixie Carter angekündigt hat, die nicht Tommy Dreamer, aber Pay-Per-View war. Sie hatte ja gesagt, später in ihren Twitter-Feeds, dass sie... Weißt du was? Diese ganzen Überraschungen von TNA, die gehen mir auf den Sack. Das ist auch die große Überraschung. Vielleicht wird die Überraschung, wenn sie jetzt dann irgendwann mal kommt, so ein großer finanzieller Reinfall, dass ihr Vater dann jetzt sagt, ich hab die Schnauze voll, ich gebe da jetzt nicht mal mein Geld für aus, wir hören jetzt auf damit. Oder die große Überraschung ist einfach, TNA ist pleite, wir hören jetzt auf und dann jubeln alle. Nee, also ganz ehrlich, diese großen Überraschungen von TNA gehen mir relativ auf den Sack. Die gibt's irgendwie bei jedem Paper, wie wird wieder gesagt, große Überraschung wird alles ändern und nächsten Monat sind sie wieder pleite. Also die Vermutung, die viele jetzt im Moment haben, ist, dass es irgendwie so eine Reality-TV-Show gibt. Es gibt ja auf Spike TV diese Half-Time Brawlers, habe ich zwar noch nie gesehen, aber so ein bisschen was drüber gelesen. Und das ist ja wohl aus dem Midget Wrestling irgendwie auch so eine Reality-Show, wie die Wrestler da quasi von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort ziehen und da halt ihre Veranstaltung durchführen. Und da das auch von Eric Bischoff produziert wird, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht sagen, ach, das haben wir mit diesen Midgets, haben wir das Konzept mal geprobt. Wissen wir, wie man das am besten filmt. Sowas ähnliches machen wir jetzt auch irgendwie mit irgendwelchen Sachen von TNA. Na super. Ich habe jetzt übrigens meine eigene Wuwuzela, mit der ich jetzt rumtröten kann, wie ich will. Dann, du hast eine eigene Uwe Seeler? Ja klar. Ja, mach mal. Mach mal. Sonst glaubt das ja keiner. Oh Gott, ist das laut. Ja. Mach nicht so laut. Nee, darf ich auch gar nicht. Ja, wir waren bei Dropkick Drama 100. Sollten wir da jetzt auch mal was zu sagen? Ja, was sagen wir denn dazu? Meine Planung ist, das hatten wir vor einer ganzen Zeit gemacht, ich weiß nicht mehr wann genau, wir müssten da mal das Archiv durchforsten. Das Archiv in Anführungszeichen, ein richtiges Dropkick Drama Archiv gibt es gar nicht. Doch bei archiv.org gibt es ein Archiv. Man müsste eigentlich mal ein Dropkick Drama Archiv anlegen, aber egal. Nein, es ist geplant, ein Dropkick-Drama, ein Drei-Fragezeichen-Hörproben-Quiz hatten wir vor einer ganzen Zeit schon mal, wenn du da nochmal Lust zu hast. Ein was für ein Quiz? Ein die Drei-Fragezeichen-Hörproben-Quiz. Ach du Schande, das war gut, aber da muss ich mich vorbereiten. Ich habe noch nicht mal die aktuelle Folge gehört. Ich bin im Moment nicht so richtig drin, muss ich sagen. Vielleicht kriege ich dann ja sogar noch irgendwie Chris. Da musst du mir vorher sagen, weil von allen 100 Folgen geht das nicht, da musst du mir vorher sagen, einen Folgenabschnitt am besten 1 bis 20. Wenn wir zwischen aus den Folgen 1 bis 20 machen, dann habe ich da eine Chance. Sonst habe ich Dropkick Drama 100, also aus den ersten 100 Folgen. Dann wird es sehr langweilig, weil dann werde ich vielfach einfach nur sagen müssen, weiß ich nicht. Okay, vielleicht kriege ich dann ja sogar noch irgendwie Chris an Chris. Das könnte für die Zuhörer ein bisschen blöd werden. Ja, mal sehen. Wir hatten das ja schon mal, da ging es ja auch. Ne, vielleicht kriege ich da ja dann noch sogar irgendwie Chris oder wie auch immer an die Leitung, an den Hörer. Kannst du denn zwei Zuhörer? Nein, kann ich natürlich nicht. Das müsste dann natürlich einzeln ablaufen, aber egal. Ach so, schade. Tja. Das wäre zu... Passen, dass da keine Hintergrundgeräusche laufen. Nee, mir wurde hier nur gerade ein Buch überreicht. Der dir was zugeflüstert hat. Ja, ich habe hier nur gerade ein Buch... gehört. Ja, Du hast bestimmt was zu essen gekriegt. Nee, ein Buch. Und, was ist das für ein Buch? Das Schweigen der Lämmer. Das Schweigen der Lämmer von Robert Harris. Das ist ganz gut. Mir hat aber Roter Drache besser gefallen. Aha. Das muss jetzt gerade mal einpackt werden. Nein, und dann, es wurde ja mal angekündigt, vor langer, langer Zeit, zum Glück habe ich das jetzt schon entfernt, dass wir mal was singen werden. Ja, wir werden ja was singen. Auch hier habe ich mir überlegt, wie wäre es denn? Es ist eine schräge Idee, ich weiß nicht, ob du das mitmachen würdest. Ja, das klingt nicht gut, dass man so sagen darf. Erzähl mal. Wenn wir uns jeweils so 5 Lieder raussuchen, natürlich nicht ganz Lieder, sondern so kurze Abschnitte, zum Beispiel Refrain. Dabei ist wichtig, jeder andere kennt die Lieder. Und wir uns dann jeweils diesen kurzen Abschnitt des Liedes vorsingen und der andere dann raten muss, welches Lied das ist. Ach du Scheiße, das weiß ich nicht. Das dachte ich mir so. Man kann mal gucken, ob wir das machen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Also ich werde mir mal von dem ersten Lied deinen Gesang an. Mit Text oder was? Ja, natürlich mit Text. Meinst du, wir summen das hier? Wie willst du denn wissen, ob ohne dem schon sagen. Und nach diesen Liedern frage ich übrigens. Na, ich weiß zum Beispiel, dass du alle Beatles-Alben hast. Ich also so ungefähr einschätzen kann ich das. Du hast mir einige Alben geschenkt, du weißt ungefähr, was ich höre. Also es darf nur nichts von vor 20 Jahren sein. Es ist was Bekanntes, was man kennen sollte. Ja, das ist aber blöd. Da muss ich ja 5-mal Michael Wendler singen. Weil das ist ja dein Lieblingssänger. Hab ich gehört. Du bist blöd. Ist doch nicht. Ich habe gar keine Lieder von Michael Wendler auf Lager. Aber gut, das ist ja dann so deine Ecke. Iron Sheer, Michael Wendler. Ja, ist gut. Nee, Nicole, ein bisschen Frieden und so. Ein bisschen Frieden. Hansi Hinterseer höre ich auch noch sehr gerne. Von den Texten her könnte es schwierig werden. Weil weiter, als ich gerade gesungen habe, wusste ich bei dem Lied jetzt auch ein bisschen Frieden, ein bisschen Hoffnung. Ja, du kennst dich daraus, natürlich. Das ist ja deine Musik. Nee. Ich weiß das gar nicht. Das weiß ich noch nicht. Das entscheiden wir dann kurz vor der 100. Das könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig wird. Aber witzig. Aber wir werden zur 100. ja mal auch ein... Wir können ja mal einen Gedichtrezitationswettbewerb machen. Mit nur langen Sonetten. Also wo man pro Gedicht mindestens eine halbe Stunde Vortragszeit braucht. Und da machen wir 5 Stück von. Super Idee, Thomas. Super. Da haben wir schon mal 2,5 Stunden gefüllt. Hast du auch noch eine vernünftige Idee? Achso, ich dachte, das wäre vernünftig. Ich finde immer gut Top-Listen. Die besten fünf. Und wir können ja mal uns ein paar Top-5-Listen überlegen. Ein paar aus dem Wrestling und ein paar aus anderen Gebieten. Ja, das können wir natürlich machen. Dann machen wir vorher die Gebiete fest. Sagen wir Top 5 der besten Dropkick-Drama-Ausgaben ever. Sagen wir zum Beispiel Filme und dann muss jeder, dann machen wir das abwechselnd, was bei dem auf Platz 5 ist, was bei dem und so weiter und so fort. Top 5 der besten Dropkick-Drama-Folgen ever. Ja, der, bloß die Nummern weiß ich nicht. Weißt du überhaupt, was wir mal aufgenommen haben? Also bei mir ist das immer durcheinander. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Mir wurde gesagt, dass ich letztes Mal den Namen der Vuvuzela irgendwie falsch ausgesprochen habe, beziehungsweise etwas Falsches gesagt habe. Ja, Vuvuzela heißt das Ding. Ja, ich habe da wohl irgendwas anderes gesagt letztes Mal, angeblich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe da noch nicht reingehört, aber dann entschuldige ich mich dafür. Es heißt natürlich Vuvuzela. Wie heißt das? Vuvuzela, Zela, keine Ahnung, was weiß ich. Ja, siehst du, hast das gerade wieder falsch gemacht. Das heißt nicht Zela, es heißt Vuvuzela, also Uwe Seela quasi. Ja, ja. Das haben wirklich viele Arbeitskollegen gesagt. Man kann sich das gar nicht merken, aber es klingt so ähnlich wie Uwe Seela. Vuvuzela, glaube ich. Doch keine Sorge. Was ist denn das da? Ach, Bericht aus Berlin. Was sagst du denn zum 1-1 von Italien? Jetzt kann man auch ungefähr abschätzen, wann diese Sendung hier aufgenommen worden ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe heute noch keinen Fußball geguckt, gestern auch nicht großartig. Nö. Aber heute Abend ist ein interessantes Spiel. Gestern Brasilien-Elfenbeinküsse. Ich bin am Überlegen. Wie gesagt, mein gestern, Fernsehbild ist recht. Gestern waren alles irgendwie uninteressant klingende Spiele. Ich habe das nur so nebenbei laufen gehabt, während ich Podcast gehört habe. Jetzt vorhin kam Italien. Italien fand ich dann schon interessant. Mal gucken, ob die sich wieder blamieren. Haben sie auch gemacht. Ja, ich muss sagen, mein Fernsehbild ist momentan wie immer recht schlecht. Deshalb bin ich am Überlegen. Entweder ich gucke unten oder ich gucke gar nicht. Also Brasilien gegen Elfenbeinküste würde ich mal angucken. Ja, muss ich mal überlegen. Weil das sind in der Gruppe eigentlich so die Favoriten. Und das könnte hoffentlich mal ein gutes Spiel werden. Ich wollte noch einige weitere Sachen sagen, aber eben... Was ist mit deinem Fernseher los, dass du so ein schlechtes Bild hast? Ja, irgendwas mit dem Kabel und sowas. Hast du das schon länger? Ja. Ja, habe ich. Das wird sich mal drum kümmern, ne? Ja, haben wir schon. Ein bisschen, also es... Mit Rumpfumlei und so bringt das nicht viel. So, ich werde jetzt gerade mal gucken, dass wir hier die Karte vom Fate TV bekommen, damit wir jetzt mal tippen können. Was machen wir denn noch bei der 100? Außer die Toplisten, den Gesang, das, und das war Fragezeichen-Quiz? Ja. Ich weiß da nicht genau. Wir werden wahrscheinlich auch ein Pay-Per-View zu tippen haben. Oder einen Rückblick auf den Pay-Per-View. Ja, eins von beiden. Sehr löblich bei diesem Pay-Per-View ist, dass es noch nicht zu viele Match auf der Card gibt. Fatal 4-Way vom 20.06. aus dem Nassau Coliseum in Long Island, New York. Ja, wir fangen an zu tippen. Ein Divas Championship Match, auch ein Fatal 4-Way Match. Sind übrigens nicht alle TN-Matches Fatal 4-Ways, das war ja mal angenommen, zum Glück ist nicht passiert. Eve Torres, aktuelle Championess gegen Alicia Fox, gegen Maryse, gegen Gail Kim. Thomas, dein Tipp. Ich soll anfangen. Ja. Ich überlege, ob ich einen Risikotipp mache oder ob ich auf Sicherheit gehe. Ich mache mal einen Risikotipp und gehe auf Alicia Fox. Alicia Fox. Ich tippe auf Eve Torres. Sicherheitstipp. Maryse könnte auch sein, aber Eve Torres ist wahrscheinlicher. United States Championship. The Miz gegen R-Truth. Ich tippe auf The Miz. Schnell und schmerzlos. Ja, tippe ich auch. Ein Match um den Intercontinental Title. Kofi Kingston trifft auf Drew McIntyre. Thomas. Aufgrund der letzten Smackdown-Sendung tippe ich auf Drew McIntyre. Wenn die Smackdown-Sendung nicht gewesen wäre, hätte ich auf Kofi Kingston getippt. Ich tippe auch auf Drew McIntyre. Ich finde diesen ständigen Titelwechsel zwar nicht gut, aber ich finde Drew als Intercontinental Champion besser. WWE World Heavyweight Championship Fatal 4-Way Match. Jack Swagger gegen Rey Mysterio gegen CM Punk gegen Big Show. Ich tippe und hoffe auf Jack Swagger. Auch wenn es da Gerüchte gibt und tralala und sowieso. Ich hoffe, dass Swagger den Titel wählt. Ich finde das an sich sehr gut. Naja, ist teilweise etwas schwach dargestellt, aber ansonsten bin ich da sehr zufrieden mit. Also auf Kane kann ich ja nicht tippen, weil der ist ja nicht im Match. Du kannst alles tippen. Und deshalb tippe darauf, dass es einen Titelwechsel gibt. Du kannst, wenn du willst, auch auf Kane tippen. Das ist gar kein Problem. Ich tippe auf glaube ich, dass die WWE den Eindruck hat, Jack Swagger gegen Big Show ist nicht so das große Programm, das zieht so nicht die Leute. Die haben keinen richtigen, vernünftigen Gegner im Moment für Jack Swagger. Und im Moment scheint die sozusagen die Fehde, die am meisten zieht bei SmackDown, CM Punk gegen Rey Mysterio zu sein. Und deshalb glaube ich, dass die für den SummerSlam Rey Mysterio gegen CM Punk aufbauen wollen als Main Event. Und dann ist das als vielleicht doppeltes, vielleicht sogar Titelmatch und Maskenmatch noch eindrucksvoller. Deshalb könnte CM Punk oder Rey sein. Und ich tippe mal, dass Rey den Titel bekommt. Ja, wenn es diesen Titelwechsel gibt, dann wäre das ganz schön, wenn das bis November hält. Ja, wann ist denn SummerSlam? Ist im September oder Oktober, ne? August oder September. Oh. November ist doch Survivor Series. Ja, ist jetzt auch wieder, und da ist die SmackDown World Tour, unter anderem in Köln. Mhm. Wo ich natürlich dann auch berichten werde von. Mhm. WWE Championship Fatal Four-Way Match, John Cena gegen Randy Orton gegen Edge gegen Sheamus. Thomas, dein Tipp? Ja, das ist jetzt ganz schwierig. Also entweder kommt Wade Barrett als Überraschungsgast rein und gewinnt, oder John Cena behält den Titel. Und da weiß ich im Moment nicht, was ich tippen soll. Da ich vorhin den Titelwechsel mit Ray getippt habe, ja Moment, die können das dann aber auch so machen, dass sie das Match mit Ray ganz am Ende machen und Ray dann feiernd sozusagen das Publikum fröhlich zurücklässt. Nee, ich tippe trotzdem, John Cena behält den Titel. Ich auch. Das heißt, wir haben zwei Unterschiede. Einmal beim World Heavyweight Fatal 4, ich Swagger Duray, und beim Dieben-Match Eve Torres, Alicia Fox. Es gibt übrigens jetzt eine Statistik auf moonsault.de, bei Fatal 4 Main Events um den Titel gab es bisher nur einmal einen Titelwechsel. Ja, bei dem Swagger-Match bin ich mir ziemlich sicher, dass Swagger den Titel nicht mehr behält. Wäre schade. Also da sind die Gerüchte so eindeutig, das kann ich mir nicht richtig vorstellen, dass das so nicht kommt. Ja. Aber wir werden sehen. Also ich bin gespannt. Und ich habe Glück. Es ist kein Pay-Per-View, der mich wirklich groß interessiert, muss ich sagen. Das Einzige, was mich eigentlich interessiert, ist, wie und ob die Storyline um die NXT-Leute weitergeführt wird. Nö, mich interessiert der Pay-Per-View wie eigentlich fast jeder Pay-Per-View immer sehr. Meistens werde ich dann enttäuscht. Auf jeden Fall in diesem Jahr. Fatal 4 Matches finde ich sowieso immer toll. Ja, Drew und Miz ist jetzt nichts, was ich sehen muss. Steven natürlich nun auch nicht gerade. Also die zwei Fatal 4 Main Events interessieren mich sehr. Dann natürlich der Fortgang mit der Kane-Story, was ja mit den Fatal 4s vielleicht zu tun haben könnte. Und dann natürlich das NXT-Zeugs. Mhm. Ich bin gespannt und ich habe das Glück, dass ich den Pay-Per-View direkt morgen Montag früh gucken kann. Wieso musst du gar nicht zur Schule? Wir haben so ein beklopptes Sportfest und ja, das, da gehe ich dann mal nicht hin. Wieso gehst du da nicht hin? Sport ist doch schön. Habt ihr ein Bundesjugendspiel oder was? Nee, das ist ein reines Sportfest. Das ist, naja. Ja, was? Muss man nicht hin. Ist freiwillig oder was? Nein, das nicht, aber muss man nicht hin. Achso, du schwänzt. Nein, es ist ja nur Sport, es ist ja kein Schwänzen, es ist ja, ich sag mal, ich bin schlau. Wenn das eine Pflichtveranstaltung der Schule ist, ist das Schwänzen, wenn man da nicht hingeht. Ja, dann ist es halt Schwänzen und das Pech gehabt. Ja, dann muss ich dich ja mal bei der Schulbehörde melden, dass die dich direkt von zu Hause abholen. Naja. Ich guck dann morgen früh auf jeden Fall schön Fatal 4. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich morgen überhaupt den Pay-Per-View schon zu sehen bekomme. Ich habe ja morgen noch einiges zu arbeiten. Ich hoffe das, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, das passt nicht mehr. Tja. Das wäre ein bisschen schade, aber wie gesagt, also so die große Begeisterung habe ich sowieso nicht, muss ich sagen. Ist, ja, ich schon. Hab ich fast immer. Besser aufgebaute Pay-Per-Views, die haben da im Moment. Ach, ich fand diese Woche super, also vom Aufbau her war das 1A, muss ich sagen, finde ich. Also super, ich freue mich total. Also ich fand das Einzige, wie ehrlich, was gezogen hat, war die NXT-Geschichte. Ich fand nicht, dass die Four-Way-Matches wirklich gut aufgebaut waren. Ja, bei Raw vielleicht nicht, bei SmackDown schon. Bei Raw war so gut wie gar nichts, bei SmackDown, das ist immer diese Tag-Team- oder Einzel-Match-Geschichten, das ist alles ein bisschen 0815-Schema F, das ist irgendwie, weiß ich nicht, haben ihn nicht vom Hocker gerissen. Wie fandst du denn NXT diese Woche? Gut, unterhaltsam, wie immer. Abgeh Harris war leider nicht dabei. Nee, das war auch okay. Das ist ein bisschen schade, weil Husky Harris ist ja der beste Wrestler aller Zeiten. Naja. Habe ich gehört. Wo das? Ist das nicht so? Nein. Ach so, schade. Ja, dann haben wir beide die Eminem-CD gehört. Also ich habe mir die jetzt auch einmal durchgehört, gestern Abend, heute Morgen. Die hat ja eine beachtliche Länge durchaus. Aber die gefällt mir sehr gut. Also außer mit einem Lied finde ich alle gut. Welches gefällt dir denn nicht? Cinderella Man, da kann ich nichts mit anfangen. Weiß ich gar nicht mehr so. Also ich habe sie gehört. Also es ist dieses eine bekloppte Lied drauf. Aber ich weiß jetzt nicht genau, welches Lied die hat. Es ist dieses eine bekloppte Lied drauf, dann sind sehr, sehr viele gute und ein ganz paar sehr, sehr gute. Ja, die Texte habe ich noch nicht gesehen oder gelesen. Ich habe das dann halt nebenbei mitgehört. Ja, die Texte habe ich natürlich alle voll und ganz mitgelesen. Was mir aufgefallen ist, ist wieder deutlich abwechslungsreicher geworden, als das bei Relapse der Fall war. Obwohl ich Relapse nicht schlecht fand, so nicht. Ne, ich auch nicht. Aber ich fand diese jetzt nochmal deutlich besser. Ja. Ne, ich habe die Texte natürlich schon mitgelesen. Machen die Texte Sinn oder ist das wieder nur allgemeines Geblubber und Geschimpf und Getue? Es ist sehr interessant, also dieser erste Song, da sind so viele Schimpfwörter drin. Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie funktioniert, aber insgesamt sind die Songs eigentlich alle recht sinnvoll. Ich muss jetzt einige nochmal hören, weil das recht schnell runtergelabert wird teilweise, um da das volle Verständnis zu bekommen, aber machen eigentlich alle Sinn. Ja. Ja, Eminem ist sowieso ganz gut. Ich fand das ganz interessant. Er hat ja wohl nicht so viel CDs verkauft von dem Relapse. Deshalb eigentlich sollte ja das Relapse auch schon erst eine Doppel-CD werden. Da war diese ja wohl auch schon fertig. Und weil die sich nicht ganz so gut verkauft hat, wie das früher mit den DVDs der Fall war, haben sie die dann wohl im letzten Moment nicht als Relapse Teil 2, sondern als quasi Recover rausgebracht. Ich weiß nicht, ob sie auch was verändert haben, weil es gab ja auch nochmal eine Neuausgabe von diesem Relapse, die nannte sich ja dann irgendwie Refill, glaube ich. Fullfill oder irgendwie sowas, ja. Hm. Da waren ja wohl aber nur ein paar zusätzliche Lieder drauf. Das könnte auch sein, dass sie von dem Relapse Teil 2 einige auf diese gepackt haben und dann für Recovery vielleicht noch das ein oder andere zusätzlich draufgenommen haben. Da sind ja diesmal für ihn relativ ungewöhnliche Gastauftritte von beispielsweise Pink und Rihanna. Ja. Gute Gastauftritte. Ja. Gefällt mir auch gut, die CD. Dann habe ich das Japan Dreads Album durchgehört. Ja, wenn es ein Album ist, ist es ja eher so eine EP-Ansammlung. Das ist auch ganz nett. Welches? Ich habe es akustisch nicht. Non-Single. Japan Dreads. Achso, die Japan Dreads, ja. Ja. Ja, auch ganz nett. Nichts Weltbewegendes, aber okay. So gut wie das Album oder nicht so gut? Nee, nicht ganz so gut. Wie umfangreich ist das Ganze denn? Was für eine Spielzeit hatten das? Ich habe keine Ahnung. Halbe Stunde? Ich habe keine Ahnung. Ne, ein bisschen länger wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau. Ach so. Ist ein ganz interessantes, ist ein Coversong mit drauf von McLusky. Was mir sehr gut gefiel. Da habe ich dann direkt mal bei Amazon nach der Band geguckt, hatte mich gewundert, das neueste Album von denen von 2004, hatte dann mal bei Wikipedia geguckt. Die Band ist 2005 aufgelöst worden. Habe ich mir den Song, den Coversong mal im Original von denen angehört, aber ich muss sagen, da gefiel mir die Coverversion besser. Sagt mir gar nichts, die Band, habe ich noch nie gehört. Nö, schien noch nichts so Bekanntes zu sein. Mhm. Naja. Und dann hast du noch einen Film geguckt. Ja, ich habe Zombieland auf Blu-ray geguckt, der liegt hier auch schon eine Weile rum. Und ja, du der kannst ja nur noch Blu-ray gucken, weil dein Fernseher hat ja ein schlechtes Bild. DVD ich und... Ich ärgern würde, wenn heute Abend Brasilien gegen Elfenbeinküste käme. Ich kann es heute Abend auch unten gucken, kann ich eigentlich immer. Da das sowieso unten geguckt wird, also das ist an sich kein Problem, wobei das ein bisschen nervig ist, aber es geht an sich. Was ist daran nervig? Ich würde lieber oben sitzen. Ach so. Naja. Unten ist die Luft nicht so gut. Nein, es ist einfach gemütlicher. Wegen der Höhenluft. Oben. Nein, es ist Quatsch, aber es ist einfach gemütlicher, wenn man sich hier ruhig aufs Bett legen kann, als, naja. Ist auch egal. Du liegst die ganze Zeit und unten musst du gerade sitzen. Ja, das kann ich verstehen. In deinem Alter muss man viel zu liegen kommen. Ja, ja. So, wie war denn jetzt Zombieland? Du hast nur gesagt, dass du dabei gelegen hast, aber nicht, ob der Film was taugte. Nee, dabei habe ich gesessen. Nee, der Film war gut, also der Film war super. Ein sehr schöner Film. Worum geht's denn da? Um Zombies. Nein, Darfst du den überhaupt schon gucken? Was? Darfst du den denn überhaupt schon gucken? Zombies sind ja, ist mehr. Ja, ist eigentlich ab 16, ist aber mehr Komödie. Es war ein toller Film, kann ich nur empfehlen. Und worum geht's da? Musst du googeln. Naja. Ich habe ja gestern übrigens auch einen Film geguckt. Adventureland. Wie war der denn? Der war hervorragend, der Film. Ein ganz ausgezeichneter Film, der ist ein bisschen anders als Almost Famous. Almost Famous ist so einer meiner Lieblingsfilme. Das ist so ein Musikfilm von Cameron Crowe, wo ich, als ich das letzte Mal in N war, da geguckt, ob es da die Blu-ray gibt. Wenn sie gegeben hätte, hätte ich die für dich gekauft. Ich glaube, der Film wird dir auch gefallen und dieser Adventureland wurde ja manchmal mit dem ein bisschen verglichen. Und das ist sicherlich auch seit Almost Famous der Film, der mir am besten gefällt. Das Interessante ist vor allen Dingen die Musik in dem Film. Das ist, weil der sehr, sehr guten Einsatz von Musik hat und das macht dann einiges her. Und das ist ganz interessant. Bei der Musik habe ich dann mal ein bisschen recherchiert. Das Soundtrack-Album kriegst du als CD im Prinzip gar nicht mehr. Aber du kriegst bei Amazon noch das als Download. Da habe ich mir das als Download geholt. Da sind 14 Stücke von dem Film drauf. Auf diesem Download-Album. Da sind so Lou Reed und Husker Du, also so diese 80er, 90er Jahre Indie-Rock. Da sind aber auch irgendwelche eher poppigen Sachen drauf. Und dann gibt es aber eine Webseite, die haben tatsächlich den Film sozusagen in der Reihenfolge, wie die Musik vorkommt, alle, und das sind dann über 40, ich glaube, das sind so über 45 Stücke aufgeführt. Also nur beschrieben, ne? nicht verlinkt oder so, nur beschrieben. Und dann habe ich jetzt quasi geguckt, welche von diesen Stücken in der Sequenz des Filmes man auf Amazon auch als Einzellieder kaufen kann. Und da habe ich mir die Arbeit gemacht und habe von allen quasi Liedern, die im Film vorkommen, die man kriegen konnte, das war bis auf, ich sag mal so, ungefähr 10 Lieder hat man nicht bekommen, aber ungefähr so 35 Lieder oder so habe ich mit den zusätzlich zu den, also zusammen mit den 14, die ich schon über das Album bekommen habe, über den Weg bekommen. Und dann habe ich mir die so auch in der Reihenfolge des Films zusammengestellt und dann werde ich heute Abend im Bett auf dem iPod nochmal den Film quasi, die Musik des Films in der richtigen Reihenfolge hören. Da bin ich schon mal gespannt drauf. Das fand ich ganz interessant, also dass es überhaupt so eine Webseite gibt, die sich mit sowas auseinandersetzt. Und die machen das scheinbar auch für viele Filme. Und bei dem Film macht das natürlich besonders viel Sinn, weil Musik da halt sehr wichtig ist. Ganz toller Film. Ich habe mir den Englisch, jetzt gestern die englische Fassung angeguckt auf der DVD. Das ist einer der Filme, wo ich weiß, da werde ich mir innerhalb der nächsten ein, zwei Monate, den werde ich mir nochmal angucken. Gucke ich mir mal die deutsche Synchronfassung an. Aha. Frankreich-Skandal. Meuterei ist Stars verweigern Training. Ja, so ist das. Was ist das? Meuterei bei den Franzosen. Spieler verweigern Training. Ja. So ist das. Ja, die haben ja auch schon quasi, sind hier quasi schon ausgeschieden. Ja. Gibt sonst noch was Neues zur WM zu erzählen? Also Italien hat vorhin 1-1 nur gegen Neuseeland gespielt. Ich habe das zuletzt gar nicht geguckt, davon kann ich da nichts zu sagen. Ich vermute aber, dass Italien trotzdem weiterkommt. Und was war noch? Dann war heute irgendwie, lass mich mal gucken, Slowakei gegen Paraguay, da hat Paraguay 2-0 gewonnen. Aha. Aber auch heute Abend Brasilien gegen Elfmeinküste ist endlich mal wieder ein interessanteres Spiel. Ja, dann muss ich ja mal gleich gucken, was denn morgen kommt. Ob ich denn morgen überhaupt anfangen kann mit dem Pay-Per-View. Oder ob morgen Fußballspiel kommt, was ich sehen muss. 13:30, da bin ich noch bei der Arbeit, Portugal-Nordkorea. 16 Uhr Chile gegen Schweiz. Würde mich schon interessieren, ob die Schweiz wieder so weitermacht, wie sie bisher jetzt gespielt haben. Und 20:30 Spanien-Honduras. Das muss ich nicht unbedingt sehen. da gucke, würde ich mir wahrscheinlich lieber PCVW angucken. Mal gucken, wie weit ich komme und wie weit ich dann mit der Arbeit bin. Okay, dann sind wir heute eigentlich durch. Ich wollte noch irgendwas sagen, das weiß ich seit Anfang der Sendung, dazu komme ich jetzt nicht mehr. Was wollt ihr denn noch sagen seit Anfang der Sendung? Ja, wenn ich das wüsste, du. Bitte was? Wenn ich das wüsste, du, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß, da war noch irgendwas, aber... Vergiss nicht, das ist nicht gut, du. Ja. Hast du noch was Interessantes gelesen? Nö. Nee. Ich habe jetzt heute Morgen beim Frühstück Feindesland angefangen zu lesen. Das ist sehr gut. Das gefällt mir ausgezeichnet. Also das Einzige, was ich jetzt schade fand, ich habe es, wie gesagt, nur beim Frühstück gelesen, weil ich tagsüber hier dann noch was für die Arbeit machen wollte und Alte mit Freitag gucken wollte. Ich habe nur den Anfang gelesen, aber am Anfang diese Szene, wo sie da zu der Musikzeitung gehen, um sich da zu bewerben, die fand ich ganz hervorragend. Mhm. Überhaupt finde ich schön, das ist ja bei allen den Büchern so, dass man die Kapitel einigermaßen unabhängig sind, sodass man relativ schnell, wenn man das nächste Kapitel liest, wieder reinkommt. Und es wird später anders, also später sind die Kapitel zusammenhängend. Bei dem allerersten Buch war das sogar so, dass es fast eher eine Ansammlung von Kurzgeschichten war. Das ist richtig. Das jetzt am Anfang zumindest auch fast wieder ein bisschen. Ja, später ist es eine zusammenhängende Geschichte. Ich lese immer noch Der Fremde. Beziehungsweise habe da jetzt mal so angefangen. Gefällt mir gut. Na, da musst du ja bald eine Kritik schreiben, da hast du ja nicht mal lange Zeit. Doch, da habe ich noch genug Zeit für. Gefällt mir gut. 4 Wochen war das, glaube ich, oder? Ja, also Zeit genug. Und wo, auf welcher Seite bist du? 100. Von 700, ne? Ne, von 500. Von 500. Ja, da musst du anziehen, ne? Ja, ich habe jetzt auch erst angefangen, also ist nicht so dramatisch. Ist aber gut. Noch. Das wird, denke ich, auch so bleiben. Mal sehen. Bei solchen Büchern wird es dann oft irgendwann langweilig. Nee, Lindenstraße will ich jetzt nicht sehen, Kollegen. Dann macht mal weiter mit eurem Fußball und dann komme ich später wieder. Ja, dann beenden wir diese Sendung, bevor wir hier irgendeinen Mist drehen, den kein Mensch interessiert. Was schon passiert ist in den letzten 30 Minuten. Ist ja mal eine kurze Sendung, wa? Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Ist das so? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich habe gar keine Zusammenfassung gegeben von dem Wrestling. Ja, das dauert alles viel zu lange. Ich meine, ich schreibe jetzt ja auch nicht umsonst jede Woche Wrestlings Weekly. Das hat ja auch einen Sinn, ne? Dann sollen sich die Leute das mal durchlesen. Ja, das ist aber auch frech. Es ist aber ja so. Das ist aber trotzdem frech. Ja, entschuldige ich mich. Ich habe mir ja vorhin noch von Figure 4 Weekly eine alte Ausgabe, die ich jetzt während der Woche verpasst habe, mit einem Interview von Chris Hero angehört. Und die ging über eine Stunde. Da muss ich gleich noch die letzte Viertelstunde hören. War soweit sehr interessant, wie der so langsam vom Independent Wrestling nach und nach immer mehr Bookings bekommen hat. Wie der dann doch mal, als er am Anfang gemerkt hat, er lief nicht so zu so einer Trainingsschule gegangen ist. Also mehr so wie jemand reinkommt ins Wrestling. Das war schon ganz interessant. Ja, dann eine Stunde und 15 Minuten. Da kommst du heute nicht hin. Nee, dann machen wir jetzt mal vorbei. Ich freue mich auf Fatal 4-Way. Thomas wohl irgendwie nicht so. Was machen wir? Wir machen vorbei, was das ist. Habe ich das gesagt? Du hast das gesagt. Spur mal zurück, dann hörst du das. Wir machen vorbei. Okay, wir machen jetzt Schluss. Ich freue mich auf Fatal 4-Way. Thomas anscheinend nicht so. Aber ich guck's trotzdem. Ja, das musst du auch. Ich gebe gern meine 15 Euro für den Pay-Per-View bei Sky aus. Ja klar, ich auch immer. Immer wieder gerne. Absolut. Ich finde auch den deutschen Kommentar super. Ich höre mir das auch lieber kommentiert an von Carsten Schäfer und Günther Zapf als von Michael Cole und Matt Striker. Da kann ich sehr gerne drauf verzichten. Matt Striker und Jerry Lawler werden sich sowieso nur wieder streiten. Das höre ich mir trotzdem lieber an als die Deutschen. Ja, aber Carsten Schäfer ist super. Ja, naja. Okay. Okay. Wenn wir meinen... Sonst noch irgendwas. Ich weiß noch immer nicht, was ich sagen wollte. Ja, hättest du das mal aufgeschrieben, wa? Ja, wollte ich erst. Tja, man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich sagen kann. Nö, dann machen wir jetzt einfach... Hat das was mit Wrestling zu tun? Nö, keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann machen wir jetzt Schluss. Dann machen wir jetzt Schluss. Ich verabschiede mich von euch und Thomas... Aber wie heißt denn die Sendung jetzt? Rockkick Drama. Thomas beendet das jetzt mit seinem Spruch hier. Du musst jetzt erstmal sagen, wie heißt denn die Sendung heute? Na, das habe ich schon gesagt. Das braucht jetzt keiner mehr wissen. Das kann sie ja nicht heißen. Nein, nein. Thomas, verabschiede dich. Salut Armbanduhr. Nee, wie heißt Bonjour Armbanduhr? Nee, das geht ja auch nicht. Weil Bonjour ist ja guten Tag. Was sage ich denn immer zum Abschluss? Das weiß ich nicht. Ich glaube das gleiche nochmal, ne? Nee, das kann ja nicht. Bonjour Armbanduhr sage ich bestimmt nicht. Doch, das hast du letztes Mal gemacht. Salut Pali. Ja, okay. Sag's nochmal. Einen wunderschönen guten Abend und viel Spaß beim Fußballspiel heute Abend. Oder bei Fatal 4way.